Muslime. Danach, nach einigen hundert Jahren, sich der richtigen Religion abgewendet haben, kam die Schwäche, kam die Zerstreuung. Da versammelte sich der Papst mit den Soldaten in der Kirche in Clermont in Frankreich. Und er sprach zu ihnen, hielt eine Rede. Er sagte zu ihnen, o ihr Kämpfer des Christentums, lang genug habt ihr euch gegenseitig bekämpft. Jetzt habt ihr einen wahren Grund zum Kampf. Zieht los und reinigt die heiligen Stätten. Und reinigt die heiligen Städte, Maqdis, Jerusalem, von den Kuffar, die Muslime, von den Ungläubigen. Opfert eure Kräfte als Zeichen eures Glaubens. Dies ist der Augenblick, in dem ihr zeigen könnt, dass ihr mutige, harte, tapfere Kämpfer seid. Wascht eure Hände mit dem Blut der Muslime. Und gedenkt den Worten Jesu, das war ja die Sprache von Papst, um die Soldaten anzufeuern. Ja? Und er sagte zu ihnen, und gedenkt den Worten Jesu, zu mir gehört keiner, der seine Mutter oder seinen Vater mehr liebt als mich. Aber derjenige, der sein Haus und sein Land und seine Frau und seine Kinder und sein Vermögen zurücklässt, wird wahrlich in ewiger Wonne und ewiger Gnade leben. Gott wird ihn in vollem Maße, belohnen. Ihr werdet, wenn ihr sie besiegt, die Schätze des Ostens erben. Und wenn ihr verliert, dann werdet Opfer oder opfert euch für die einst Jesu. Es sind nicht die Schätze einer Stadt, sondern die Schätze Gesamtasiens. Unzählige Reichtümer. Befreit die heiligen Städte von den Ungläubigen. Er meint alle die Muslime. Und diese Ansprache, liebe Geschwister, war der rote Beginn der Kreuzzüge. Und der Völkermorde im Auftrag der Kirche, im Auftrag des Christentums. Diese Kreuzfahrten, liebe Geschwister, haben damals begonnen und sie existieren bis zu unserem heutigen Tag. القدس تنادينا القدس تنادي القدس تنادي القدس تنادينا يا بيت القدس. In diesen Kreuzfahrten oder Kreuzzügen, yani wie hungrige Hunde gingen die los auf die Menschen. Kam ja hier die haben ja auch keinen Unterschied gemacht. Frau, Mann, Kind, Baum, Katze, alles vernichtet, was lebendig war. Die kamen in Syrien, in einem Ort, der heißt Ma'ati Nu'man. Dort töteten sie 100.000 Menschen. Frauen, Menschen und Kinder. Frauen, Männer und Kinder, alles. In Beit al-Maqdis, in Quds, haben die 70.000 Menschen geschlachtet, bis die Straßen komplett alle rot waren. Von dem Blut von den Frauen und Menschen und Kindern. Frauen, Männer und Kinder. ننشر فوق كرويتنا القدس تنادينا القدس تنادينا أبناء فلسطين صبرا فالله ينفس كربتنا ستعود لنا قدس دارا وتعود لنا قدس وطنا. 91 Jahre hat die Umma geschlafen. 91 Jahre haben sie Beit al-Maqdis erobert und haben die Muslime getötet und entdeckt. Aber nach 91 Jahren, durch Aufopferung wahrer Männer, durch Aufopferung dieser Männer, wie Nur ad-Din Mahmud und sein Bruder Shirko und dessen Neffen, Salah ad-Din al-Ayyubi, rahimahullah, und der Vorarbeit der Salajika hat Allah Azza wa Jalla diese Umma wieder ihre Ehre zurückgeschickt. قد فل الحديد فاكر الأرض ودع عشالة وانتصار الدين الأيومي رحمه الله حتى عن ليل قفلت من جهاد في سبيل قفلت من جهاد في سبيل أهيد 19 يارا لان قفلت 19 يارا لان führt die Umma von einer Schlacht zur nächsten. 19 Jahre lang kämpfte für den Tauhid, für den einen Glauben. Was die Muslime, liebe Geschwister, bereute, zu Allah zurückkehrten, gegen die Besatzung aufgestanden sind, nachdem sie Wissen gestrebt hatten, ihre Kinder nach Koran und Sunnah, nach der richtigen Aqida, nach dem richtigen Manhaj erzogen haben, hat Allah Azza wa Jal sie unterstützt und sie zu Siegen geführt. إن بعض قادة المجاهدين اليوم واحد منهم فقط والله إنه بألف بل والله إنه بأمة رجل في سبيل الله نحيا في إباء وإذا متنا ناشدتها يا غرباتي Als Salah ad-Din al-Ayyubi rahimahullah verstarb, wisst ihr, liebe Geschwister, was seine Erben waren? Er hat 19 Jahre lang eine Stadt nach der anderen erobert, eine Festung nach der anderen erobert und besiegt. Und so viele Reichtümer und Beute hat er gehabt von diesen ganzen Schlachten. Und als er verstarb, liebe Geschwister, fand man in seiner Schatztruhe, in seinen Schatzkammern, ein Dinar und 48 oder 46 Sterne. Allah Akbar. Warum weil es ein gerechter Herrscher war. Ein Herrscher, dessen Herz gefüllt war mit Ehrfurcht vor Allah Azza wa Jalla. Er hat so viel Beute genommen. Normalerweise müsste er so reich sein. Aber was hat er gemacht? Er gab sein ganzes Vermögen, das er nicht mehr hat. تشكو الوهن العلم يشكو أهله. Ja, man hat von ihm in seinem Leben nicht oder in seiner Zeit, in seiner Blütezeit, man hat von ihm nie eine Beleidigung oder schlechte Wörter gehört. Er war lieb und mild und gutherzig, gütig zu den Weisen und zu den alten Menschen. Ein gottesfürchtiger, reiner, wissender, praktizierender Gläubiger. Ein mutiger Löwe, geduldig, ehrenhaft. Und er starb, liebe Geschwister, mit dem Schwert in seiner Hand. Er starb, liebe Geschwister, als Bedürftiger, obwohl er einer der Reichsten war, subhanallah, oder der Reichsten sein konnte. Einer der reichsten Männer, aber er starb als bedürftiger Mensch. Bedürftig für die Dunya und als einer der Reichsten für die Akhira, bi'idhnillah. Obwohl er auch Staatsoberhaupt. Keiner ist über ihm, keiner ist, der ihm sagt, nimm das Geld oder darfst nicht oder dies nicht. Er war der Führer, der Herrscher der Gläubigen. Und als er starb, liebe Geschwister, fanden sie in seinem Haus eine Kiste, eine Truhe. Und manche dachten, da wäre jetzt Gold und Schätze und Geld drin. Und als sie diese aufgemacht haben, fanden sie darin ganz viel Sand. Sand, Erde, subhanallah. Und darin eine Botschaft von ihm. Und er sagte zu ihnen, wenn ich sterbe, dann legt diese Erde oder diesen Sand in meinem Grab unter meinem Kopf. Diesen Sand habe ich oder diese Erde habe ich gesammelt von jedem Schlachtfeld. Egal wo der war, hat er Sand mitgenommen. Von diesen Eroberungen, vom Dschihad fi sabilillah zu seinen Aufopferungen für Allah und seine Sünden. Und das war das, was er mitnehmen wollte in seinem Grab. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ich bezeuge, es gibt niemanden, der mit Recht angebetet wird, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister im Islam, ich habe ja nie als Thema ausgesucht. Das hat ja nicht mehrere Gründe, aber ich habe dieses Thema auserwählt. Und ich möchte inshallah mit euch über eine sehr, sehr große Persönlichkeit dieser Umma sprechen. Und euch einen Mann vorstellen, den ihr alle kennt und den die Europäer ganz besonders gut kennen. Und sehr, sehr gut in Erinnerung haben, wie fast keinen anderen von dieser Umma. Wir werden schon mal reden über, oder das Thema ist Salah ad-Din al-Ayyubi, rahimahullah. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte, in einem Hadith überliefert in Sahih Muslim, Inna bani Israela kanat تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خالفه آخر وإنما هذه وأما هذه الأمة فإن الله عز وجل أو إن الله تعالى فيبعث على كل رأس مئة عام من يجدد لها أمر دينها. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ungefähr in diesem authentischen Hadith, bei Bani Israel, bei dem Volk Israels, folgte ein Prophet nach dem anderen, aufeinander reihend, oder es folgte einem Prophet dem anderen. Jedes Mal, wenn ein Prophet verstarb, sandte Allah Azzawajal einen nächsten Propheten oder einen anderen Propheten. Oder ein anderer Prophet kam und nahm seine Position an. Aber diese Umma, bei dieser Umma sendet Allah Azzawajal, Allah Azzawajal schickt alle 100 Jahre jemanden, der diese Religion erneuert, erfrischt, wachrüttelt, die Umma wieder wachrüttelt. Und es ist ja keine Frage bei uns, bei den Muslimen, dass Salah ad-Din al-Ayyubi rahimahullah einer von diesen Männern war, den Allah Azza wa Jalla geschickt hat, um die Umma von ihrem Schlaf zu wecken und wach zu rütteln und zum Minhaj und zum Koran und zur Sunna zurückzuführen. Dieser Hadith, liebe Geschwister, zeigt uns, dass Allah Azza wa Jalla seine Religion verteidigt und dass Allah Azza wa Jalla immer wieder seine Religion lebendig macht und immer wieder zum Siege führt. Und Salah ad-Din al-Ayyubi, rahimahullah, hatte ein Leben gefüllt mit Dschihad fi Sabilillah, gefüllt mit dem Dschihad fi Sabilillah. Er hielt 19 Jahre lang die Flagge. 19 Jahre lang führte er die Umma von einer Schlacht zur nächsten. 19 Jahre lang kämpfte er für den Tauhid, für den einen Gottglauben. Und deswegen, wenn man nach dem Wert dieses Mannes fragen möchte, so müssen wir etwas in die Geschichte zurückkehren. In die Geschichte zurückgehen, um zu wissen, wie sein Leben war. Wie diese Änderung kam, nach der Besatzung der Kolonialmächte, der Kreuzführer. Wie kam die Änderung, wie kam es, dass die Umma von dem Schlaf oder von der Schwäche oder von der Krankheit wieder stark wurde, zur alten Stärke wiederfand. Als die Umma, die islamische Umma, die islamische Gemeinschaft sich spaltete und verschiedene Führer und Herrscher bekamen und die Bid'a, die Erneuerungen, sowohl in der Aqida als auch in den Taten, sich vermehrten in der Umma. Und die Muslime damit begonnen haben, sich der Dunya zuzuwenden, planten die Christen. Die Christen haben dann was geplant? Ihre große Rache. Und ihre großen Kreuzzüge geplant gegen die islamische Umma. Und dies geschah nach einer großen Blütezeit des Islam, in der die Sahaba und die Tabi'in und Tabi'in weite Teile dieser Erde eroberten. In ganz wenigen Jahren schafften es die Muslime, die Sahaba, die Schüler von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzogen hat, mit der richtigen Aqida, mit dem richtigen Manhaj, mit der richtigen Tarbiyah, mit der richtigen Erziehung, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sie erzogen, sodass sie binnen weniger Jahre eine große Fläche dieser Erde, dieser Erdoberfläche erobert haben. Und diese Erde, die sie erobert haben, von Fernost bis zum Zentrum von Europa, vom Fernost von China bis zu den Toren von Paris haben sie übernommen. Binnen weniger Jahre, liebe Geschwister. Das gab es niemals auf dieser Erde. Weder die Römer noch die Perser noch irgendjemand hat es geschafft, von 0 auf 100 innerhalb von ein paar Jahren eine Großmacht zu werden und die Erde, die Hälfte der Erdoberfläche zu erobern. Aber Muhammad s.a.w. hat die Sahaba erzogen. Und dieser Iman, den sie hatten, er hat sie so groß gemacht und ganz besonders die Unterstützung Allahs, weil die sich an Allahs Geboten gehalten haben. Und als die Muslime danach, nach einigen hundert Jahren, sich der richtigen Religion abgewendet haben, kam die Schwäche, kam die Zerstreuung. Und da versammelte sich der Papst mit den Soldaten in der Kirche in Clermont in Frankreich. Und er sprach zu ihnen, er hielt eine Rede. Er sagte zu ihnen, o ihr Kämpfer des Christentums, lang genug habt ihr euch gegenseitig bekämpft. Jetzt habt ihr einen wahren Grund zum Kampf. Zieht los und reinigt die heiligen Stätten. Und reinigt die heiligen Städte, er meinte die Beit al-Maqdis, Jerusalem, von den Kuffar, die Muslime, von den Ungläubigen. Opfert eure Kräfte als Zeichen eures Glaubens. Dies ist der Augenblick, in dem ihr zeigen könnt, dass ihr mutige, harte, tapfere Kämpfer seid. Wascht eure Hände mit dem Blut der Muslime. Und gedenkt den Worten Jesu, das war ja die Sprache von Papst, um die Soldaten anzufeuern. Ja? Und er sagte zu ihnen, und gedenkt den Worten Jesu, zu mir gehört keiner, der seine Mutter oder seinen Vater mehr liebt als mich. Aber derjenige, der sein Haus und sein Land und seine Frau und seine Kinder und sein Vermögen zurücklässt, wird wahrlich in ewiger Wonne und ewiger Gnade leben. Gott wird ihm in vollem Maße, belohnen. Ihr werdet, wenn ihr sie besiegt, die Schätze des Ostens erben. Und wenn ihr verliert, dann werdet Opfer oder opfert euch wie einst Jesu. Es sind nicht die Schätze einer Stadt, sondern die Schätze Gesamtasiens, unzählige Reichtümer. Befreit die heiligen Städte von den Ungläubigen. Er meint eigentlich die Muslime. Und diese Ansprache, liebe Geschwister, war der wiederholte Beginn der Kreuzzüge und der Völkermorde im Auftrag der Kirche, im Auftrag des Christentums. Diese Kreuzfahrten, liebe Geschwister, haben damals begonnen und sie existieren bis zu unserem heutigen Tag. Die Namen ändern sich. Früher hieß es Kreuzzüge, heute kann man es einfach anders nennen. NATO-Einsatz, Einsatz oder Kampf für die Befreiung der Menschen. Man kann immer die Namen kann man ändern, aber es ist eine und die gleiche Sache. Man geht in ein Land und versucht seine Ideologie den Menschen einzustampfen mit Gewalt. Man plündert Menschen aus, man tötet Männer und Frauen und Kinder und zerstört die Häuser auf den Köpfen von den Menschen. Und man nennt das irgendwie. Man nennt das, man gibt dieser Sache irgendeinen Namen. Damit es ja nicht in der Welt, ja nee, damit die Menschen, die gegen Krieg sind und die Grünen und die Gelben und so, damit die alle sagen, das ist nicht so schlimm. Aber es ist die eine und die gleiche Sache. Subhanallah. Stellt euch mal vor, in Deutschland oder in Europa, man sagt, wir wollen jetzt hier die Scharia einführen. Die ganze Bevölkerung hier, alle würden auf die Straße gehen. Wollen wir nicht. Ja gut, dann lasst doch die anderen Leute auf der anderen Seite der Erdkugel auch so leben, wie sie wollen. Mit dem System leben, wie sie wollen. Wollen keine Demokratie. Menschen in Afghanistan wollen die Demokratie. Wollen die Muslime überhaupt Demokratie? Was Demokratie? Ich frage, was ist die Demokratie? Sind die Gesetze eines Menschen, eine Kreatur, die erschaffen wurde aus einem Tropfen Samen, vor sich die Menschen ekeln. Ein Tropfen Wasser. Sind diese Gesetze besser als die Gesetze des Schöpfers? Kann das sein? Vor einigen Jahren war in Frankreich und vielen Ländern war es verboten und war es eine Straftat, homosexuell zu sein. Und vor einigen Jahren noch in Frankreich, in anderen Ländern schon 40 Jahre, 50, in Frankreich war Ende der 80er. Eine Straftat. Heute ist es, kaum redest du darüber, dann bist du intolerant, Terrorist, Extremist, Abfindung muss alles wissen. Subhanallah. Und warum? Weil das sind die Menschengesetze. Heute ist Kinderpornografie und Missbrauch von Kindern verboten. Oder vielleicht in 10 Jahren oder in 5 Jahren, du, wenn du etwas dagegen sagst, dann bist du der intolerante Mensch. Dann bist du der Schlimme. Nur weil ein anderer kommt, der anders regiert und der andere Gelüste hat und andere Sachen und die Zeit ändert sich, auf einmal bist du. Nein, die Gesetze, der Schöpfer, ist doch klar, dass er regiert. Weil er hat die Menschen erschaffen, die Taten erschaffen, alles erschaffen. Der weiß, was am besten für die Menschen ist. Deswegen lasst die Menschen doch leben, wie sie wollen. Und wenn ihr unbedingt, sagt, okay, nee, die Menschen müssen befreit werden, Unterdrückung und das. Subhanallah. Ja, dann geht doch nach Nordkorea. Redet mit denen, sagt ihnen, wir wollen bei euch Demokratie und wir wollen euch befreien. Geht doch zu den Nordkoreanern. Oder haben die Angst, weil die ein bisschen zu viele Waffen haben. Oder zu den Chinesen. Da gibt es mehr Todesurteile als in Saudi-Arabien und Amerika und die ganzen Länder zusammen. Geht doch dahin und macht da eure Demokratie. Und wenn ihr wirklich die Leute befreien wollt, befreit eure Leute. In Amerika 2000 Vergewaltigungen am Tag. Am Tag. Morde, alles. Ihr seht, das sind Subhanallah. Dann kümmert euch um eure Probleme. Statt andere Länder anzugreifen. Aber Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla hat in dieser Umma Menschen dazu rechtgeleitet, Löwen zu sein und diese Umma und den Islam zu verteidigen. Und Alhamdulillah wird die Da'wah von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam niemals besiegt werden. Ich möchte nicht natürlich abschweifen vom Thema. Auf jeden Fall haben die Christen Rache geschworen und strebten, den islamischen Dschihad dann zu stoppen. Und sie hatten ja nicht zuvor, bevor sie ihre Kreuzzüge starteten, haben sie natürlich zuvor die bittere Niederlage der unbekannten, mittellosen Schafshirten, diesen wüsten Arabern, haben die ja nicht schon zu spüren bekommen. Weil Mohammed Hassan, als Omar die halbe Weltkugel hier eingenommen hat, oder ein paar Jahre zuvor, die wussten gar nicht, dass es überhaupt diese Menschen gibt, dass sie existieren. Da gab es nur das Imperium von den Römern, von den Persen. Das waren so die bekannten, größten Mächten der Welt. Wüstenaraber, die wussten gar nicht, dass sie existieren, diese Leute. Ein paar Kameltreiber mit Sandalen. Auf einmal, vor ein paar Jahren, die nehmen Nordafrika ein, die nehmen den Scherm, die nehmen überqueren das Meer, Spanien, die Berge zwischen Spanien und Frankreich, auf einmal stehen die vor den Toren von Paris. Haben die Muslime eingenommen. Binnen weniger Jahre, subhanallah. Und das haben die nicht vergessen. Aber als sie gesehen haben, die Muslime befinden sich gerade in einer Schwäche, sie schlafen, sie rennen der Dunya hinterher, dann haben sie ihre Chance. Und die auch gesehen haben, dass sie zerstritten sind, mehrere Führer haben, nicht mehr ein Führer wie zuvor, der die muslimische Umma führt, von Nordafrika bis nach Asien. Ein Mann. Dass ein Mensch reist von Kontinent zu Kontinent und keiner fragt ihn nach einem Ausweis oder wohin er will, oder weil er ist überall in einem islamischen Land. Und daraufhin natürlich schworen die Rache und sahen diese Schwäche und diese Zerstreuung der Muslime und planten dann ihre Kreuzzüge. Und so kamen sie yani, in diesen Kreuzfahrten oder Kreuzzügen yani, wie hungrige Hunde gingen die los auf die Menschen. Sie kamen yani, an einer, die haben ja auch keinen Unterschied gemacht. Frau, Mann, Kind, Baum, Katze, alles vernichtet, was lebendig war. Die kamen in Syrien in einem Ort, der heißt Ma'ati Nu'man. Dort töteten sie 100.000 Menschen, Frauen, Menschen und Kinder. Frauen, Männer und Kinder, alles. In Beit al-Maqdis, in Quds, haben die 70.000 Menschen geschlachtet, bis die Straßen komplett alle rot waren. Von dem Blut von den Frauen und Menschen und Kinder. Frauen, Männer und Kinder. Und das habe ich erwähnt, in einer Zeit, wo die Muslime leider angefangen haben, Bid'ah yani einzuführen in ihre Religion, Erneuerungen in der Aqida, Gruppierungen, Sekten, angefangen haben, Bid'ah in ihren Gebeten, yani in ihren Taten einzuführen. Und dann haben sich der Dunya zugewendet und sich yani, und dann haben sie den Dschihad fi sabilillah unterlassen. Und der Prophet Muhammad was er sagte, yani genau für diese Leute und diese Zeit ähnelt etwas unserer Zeit. Diese Zeit damals ähnelt etwas unserer Zeit. Prophet Muhammad sagt in einem Hadith, wenn ihr anfangt, unerlaubte Geschäftshandlungen zu machen, yani ungefähr, und ihr seid zufrieden, mit dem Handel, mit der Ernte, ungefähr übersetzt. Und ihr unterlässt, oder ihr unterlasst den Dschihad fi sabilillah, so wird Allah Azza wa Jal euch erniedrigen und diese Erniedrigung wird nicht von euch genommen, erst wenn ihr zu eurer Religion zurückkehrt. Erst wenn ihr zurückkehrt. Und statt dass sie ja nie zu Allah zurückgekehrt sind, kämpften sie sogar gegeneinander. Um die Herrschaft, um den Thron, ja, um die Dunya. Und die damals gab es eine verlogene Führung, die sich Dawla al-Fatimiyya yani, nannte in Ägypten. Da waren die Schia, Rawafid, yani, die haben dort Ägypten unter ihre Kontrolle gebracht und die haben yani dort sogar yani an den Eingängen von den Moscheen und an den Mihram haben sie yani so Schriften aufgehangen, indem sie die Sahaba, die Sahabiyat und die Frauen des Propheten Muhammad s.a.w. beleidigt haben. Yani subhanallah, wird Allah also so eine Umma verteidigen, die sowas macht oder so etwas zulässt. Und deswegen hat Allah Azza wa Jal die Muslime und die Umma damals bestraft. Für diese Taten und für diese Abwendung vom wahren Weg Allah Azza wa Jal hat Allah Azza wa Jal die Umma bestraft durch die Kreuzfahrt. Und bevor man über diesen Helden spricht, liebe Geschwister, obliegt es uns, dass wir eine besondere Bewegung, eine große Bewegung, eine Stärke des Islam nennen, die yani zu jener Zeit aktiv wurde und sozusagen yani die Vorbereitung auch für diesen Mann der Umma schenkte. Und zwar waren das die As-Salajiqa, die yani, ich weiß nicht, wie man im Deutschen sagt, vielleicht die Seldschuken. Ja, das waren yani eine große Bewegung der Türken, die yani und man nennt sie As-Salajiqa, davon kommt dieser Name, den viele Türken haben, Selçuk. Ja? Und diese As-Salajiqa, die riefen die Umma auf, zu Allah Azza wa Jalla zurückzukehren und zum Buch Allahs Azza wa Jalla zurückzukehren. Und zur Sunna des Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam zurückzukehren. Sie bauten Moscheen und Schulzentren, aus denen yani die Umma großartige Gelehrte gewinnen konnte. Und sie haben, Alhamdulillah, mit der Hilfe Allahs, die Muslime yani auf oder wachgerüttelt und wieder langsam zum Leben zurückgeholt, indem sie mir, yani, wie gesagt, Schulzentren, islamische Schulen gebaut haben, Moscheen gebaut haben, Da'wah gemacht haben, zum Islam gerufen haben, zur Aqida gerufen haben und zum, dass die Muslime, yani, und die haben die Muslime aufgemuntert oder ermuntert, yani, Tauba zu machen und zu Allah zurückzukehren, und sie haben dazu aufgerufen, zum Widerstand gegen den Kreuzfahren und genauso auch gegen die Schiiten aufzustehen. Und aus diesen Schulen, liebe Geschwister, kamen große Gelehrte, besonders in der Zeit von Arsalan, rahimahullah, dem, yani, sozusagen Ministerpräsident von dieser Bewegung. Und zu diesen Gelehrten gehörte zum Beispiel Abi Ahmed al-Ghazali aus Baghdad, rahimahullah. Und Studenten und Schüler, yani, und haben, yani, viele weitere, yani, Schüler und Studenten ausgebildet und finanziert, bis sie, yani, die Oberhand in Zentralasien in ihrer in Zentralasien, bis sie, yani, dort, yani, die Oberhand gewonnen haben. Und als Abd al-Salam, rahimahullah, mit einer kleinen Armee in Zentralasien auf eine christliche Armee der Kreuzfahrer traf, zog er sein Leichentuch an. Er sagte zu seinen Soldaten: Ich bin jetzt nicht euer Führer, ich bin ein Kämpfer und ich werde kämpfen bis zum Tod. Macht ihr, was ihr wollt, ich kämpfe bis zum Tod. Und dann warf er sich nieder und betete zu Allah Azza wa Jal und machte Bittgebete. Und mit diesen großen Hoffnungen, mit diesen großen Aufopferungen dieser Männer haben sie auch, yani, siegten sie mit der Hilfe Allahs Azza wa Jal. Und dann machten sie sich auf den Weg in den Irak. Und zu diesen Salajira gehörte auch Imaduddin Zinki, rahimahullah, und Nuruddin Mahmud. Und dieser Nuruddin Mahmud, rahimahullah, lehrte den Fiqh von Abu Hanifa. Und er ehrte die Riten Allahs, er ehrte die Religiösen, alle religiösen Sachen. Er ehrte die Riten Allahs, weil das zu den gottesfürchtigsten Herzen gehört, wie Allah Azza wa Jalla sagt in, glaube ich, Surat al-Hajj. Und er war ein gerechter Herrscher. Und er war, yani, bekannt dafür, dass er Krankenhäuser, Schulen und Moscheen gebaut hat, islamische Schulzentren gebaut hat. Und er kümmerte sich, yani, um die Muslime. Und er feuerte die Muslime zum vereinten Kampf gegen die Kreuzführer. Und er pflegte den Dschihad fi sabilillah zu führen. Und als Allah Azza wa Jalla ihm, yani, die Möglichkeit gab, dass er, yani, eine starke Armee hatte, so sandte er eine Armee nach Ägypten, um Ägypten zu befreien von der verlogenen, yani, Führung der Schiiten, die, yani, die Sahaba und den Islam und die Muslime auch heute machen. Und er sandte eine Armee, wie gesagt, nach Ägypten, und die Führung von dieser Armee hatte sein Bruder Shirko und Salah ad-Din al-Ayyubi, rahimahullah. Und das war, yani, Nuruddin Mahmud, rahimahullah, ist der Onkel von Salah ad-Din al-Ayyubi, der Onkel und der Lehrer von Salah ad-Din. Und er sandte mit ihm, yani, als Führer auch Shirko, der Bruder von Nuruddin Mahmud. Das waren, yani, gottesfürchtige, gläubige, eine gläubige Familie, eine gottesfürchtige Familie, die sich, yani, fi sabilillah, yani, aufgeopfert hat. Und wie gesagt, yani, die Lage damals ähnelte etwas unserer Zeit, subhanallah. Yani, die Muslime waren, yani, gespalten, viele kleine Städte mit verschiedenen Führern, verschiedenen Herrschern, verschiedenen, yani, Gruppierungen und so weiter und so fort, so wie wir es ähnlich wissen in unserer Zeit ist. Und sogar gab es sogar Muslime, oder die sich Muslime nannten, die sogar die Hilfe der Kreuzfahrer, yani, nahmen, um gegen die Muslime zu kämpfen, wie, yani, diese Schiiten in Ägypten. Und auch damals, liebe Geschwister, waren die Gelehrten der Ahl-Sunnah in der Stadt Al-Askandariya, yani in Alexandria, weil es auch eine gesegnete Stadt ist und eine Stadt, die bekannt ist, yani, dass dort Ahl-Sunnah sind und Ahl-Sunnah dort die Oberhand haben und dass dort eine richtige Da'wah, die Da'wah von nach der Aqida von Al-Sunna und Jama'a ist, und das war damals so und das ist auch heute Alhamdulillah so, und dort sind viele Gelehrte jetzt und damals, die ja nie zu Haq und zur Scharia und zum Islam rufen. Und sie natürlich kämpften auch in den ersten Reihen gegen die Schiiten. Und als sie siegten, als Allah Azza wa Jal den Salajika und den Gelehrten von Al-Iskandariya zum Sieg verhalf in der Schlacht gegen die Schiiten, vereinten sie danach Ägypten mit dem Scham, mit dem heutigen Land Syrien, Jordanien, Palästina und so. Salahuddin al-Ayyubi, weil dann ist Nuruddin Mahmud rahimahullah verstorben und dann übernahm er die Führung der Gläubigen und er vereinte dann die Muslime. Er vereinte Ägypten mit dem heutigen Land Syrien, mit dem Scham insgesamt und er vereinte die Muslime, weil er wusste eine Sache ganz genau, dass Zerstreuung und Spaltung Schwäche und Verluste bedeutet. Wie Allah Azza wa Jalla es auch sagt. وَإِنْتَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Allah sagt in Surah Anfal, Surah Nummer 8, die Beute, und wenn ihr euch, wenn ihr streitet, so werdet ihr ungefähr schwach werden und eure Stärke wird dahin gehen. Ja? Deswegen, und er wusste diese Sache ganz genau und dass Allah Azza wa Jalla auch dazu aufruft. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَتَفَرَّقُوا. Und haltet alle gemeinsam am Bund Allahs fest und spaltet euch nicht. Ja? Warum? Weil Spaltung bedeutet Schwäche. Spaltung bedeutet die Niederlage, liebe Geschwister. Und das wusste Salah ad-Din al-Ayyubi rahimahullah ganz genau. Und deswegen hat er versucht, die Muslime zu vereinen und die Leute vom Nifaq und die Leute, die gegen den Islam und gegen die Sunna des Propheten sallam sind, hat er die Umma davon befreit und hat dann die Muslime versucht zu vereinen. Und er hat sie natürlich auch versucht, zum gemeinsamen Kampf gegen den Kreuzrittern oder den Kreuzfahrern zu ermutigen. Und subhanallah, wenn man die Städte sieht, die Städte und die Festungen aufzählen will, die Salah ad-Din al-Ayyubi rahimahullah in 19 Jahren eroberte, wir würden zu lange darüber reden und zu viel Zeit dafür brauchen. Aber ich nenne schon ein paar große Städte. Dieser edle Kämpfer und dieser edle Kämpfer für Allah Azza wa Jal und für diese Religion und für diese Dawah hat wirklich binnen weniger Jahre eine so große Anzahl. Er hat 74 Schlachten geführt. Selber geführt, liebe Geschwister. 74 Schlachten. Der hatte kaum Zeit für eine andere Sache außer für den Dschihad fi Sabilillah. Sein Leben war der Dschihad fi Sabilillah. Und deswegen hat ihn auch Allah Azza wa Jalla geehrt und ihm die Eroberung von Bayt al-Maqdis zu seinen Gunsten oder in seinen Büchern festgehalten und die er Yawm al-Qiyamah ernten wird. Aber dazu gehören Nablus, Haifa und Ramla, Qaysariya und Asruf und Ghanim und Beirut, Ghanim und Bayt al-Maqdis und Jenin und Bethlehem und unzählige Festungen. Wallahi, so viele, es wäre wirklich zu lange, sie alle aufzuzählen. So viele Festungen. Manche Festungen dauern vielleicht ein paar Tage, bis du sie übernehmen kannst oder sie besiegen kannst. Und manche haben Monate gedauert. Und diese unzähligen Schlachten, die dieser Mann führte, 19 Jahre lang, seine ganze Zeit verbrachte er im Dschihad fi Sabilillah. Und er gewann zuletzt die große Schlacht, die bekannte Schlacht von Hattin. Und die war geführt von Allah al Guido von, wie hieß er? Guido von Lusignan. Oder so ähnlich, ich habe den Namen nicht aufgeschrieben. Und dieser Kampf, dieser große Kampf um Jerusalem dauerte von Juli bis Oktober. Um die zu besiegen, subhanallah. Aber er war ja nicht standhaft und seine Armee waren standhaft und sie wurden erzogen nach dem Glauben von Allah an Allah Azza wa Jalla und seinen Propheten. Und deswegen kämpfen sie standhaft bis zum letzten Tropfen, subhanahu wa ta'ala. Und das war ja nie. Dann, yani diese Schlacht von Hattin war, yani, oder wurde dann beendet im Oktober 1191, yani nach diesem Kalender von den Kuffar, ja, bis er Jerusalem wieder befreite. Nach wie viel? Nach 91 Jahren der Kolonisation, liebe Geschwister. 91 Jahre hat die Umma geschlafen. 91 Jahre haben sie Beitul Maqdis erobert. Und haben die Muslime getötet und erniedrigt. Aber nach 91 Jahren, durch Aufopferung wahrer Männer, durch Aufopferung dieser Männer, wie Nur ad-Din Mahmud und sein Bruder Shirko und dessen Neffen Salah ad-Din al-Ayyubi, rahimahullah, und der Vorarbeit der Salajika, hat Allah Azza wa Jalla diese Umma wieder ihre Ehre zurückgeschenkt. Und sie befreiten Jerusalem von den Christen und sie haben sie erniedrigt und die haben sie, yani, die Jizya zahlend Jerusalem verlassen lassen. Und das geschah am 27. Rajab 585 nach der Hijra. Und nach, wie gesagt, 91 Jahren der Besatzung. Und als die Muslime, liebe Geschwister, bereuten, zu Allah zurückkehrten, gegen die Besatzung aufgestanden sind, nachdem sie nach Wissen gestrebt hatten, ihre Kinder nach Koran und Sunna, nach der richtigen Aqida, nach dem richtigen Manhaj erzogen haben, hat Allah Azza wa Jal sie unterstützt und sie zum Siege geführt. Und diese Städte, liebe Geschwister, die heiligen Städte wurden nicht befreit durch verlogene Sitzungen von minderwertigen Ratten, die sich als yani, arabische Liga und Champions League oder wie sie auch heißen. Diese Ligen, die nützen nichts, liebe Geschwister. Das sind verlogene Ratten und Marionetten des Westens, die nicht für die Muslime sich anstrengen. Und Baitul Maqdis, noch Afghanistan, noch in Irak, noch irgendein islamisches Land, wird befreit durch Demonstrationen oder wird befreit durch yani, Konferenzen oder yani, Demonstrationen oder solche yani, Institutionen, die so tun, als ob sie für den Islam was leisten. Wallahi, diese Länder, ein Land, das weggenommen wurde mit Blut, kommt nur mit Blut wieder zurück. Wurde es mit Blut erobert, so werden diese Menschen es niemals anders hergeben, außer mit Blut. Und so wurde auch zu dieser Zeit von diesen ehrenhaften Männern Al-Quds befreit, durch den Dschihad Fisabilillah. Und kennt ihr, liebe Geschwister, den Wunsch und das Ziel von Sultan Salah ad-Din, yani bekannt bei den Kuffar als Sultan Saladin, rahimahullah, als er yani, Yerber umzingelte bei einer Schlacht, sagte er zum Qadi ibn Shaddad, rahimahullah, ich erzähle dir ein Geheimnis. Er sagte zu ihm, sobald Allah Azza wa Jal mir yani, ermöglicht, diese Festung zu übernehmen und sie zu besiegen, so werde ich den Kuffar auflauern. In ihren Ländern, wo immer sie sind. Und ich werde sie so lange bekämpfen, bis auf dieser Erde kein anderer angebetet wird außer Allah. Das waren die Ziele von Salah ad-Din al-Ayyubi, rahimahullah. Er wollte sie nicht nur Baitul Maqdis befreien. Er hatte hohe Ziele. Er wollte Europa angreifen, in Europa. Und er wollte, und sein Ziel war, dass niemand anders angebetet wird auf dieser Erde, außer derjenige, der diese Erde erschaffen hat. Was für ein Mann, liebe Geschwister. Das ist ein Vorbild, liebe Geschwister. Dieser Mann ist ein Vorbild für uns und sollte ein Vorbild für unsere Kinder sein. Und nicht Messi und Ronaldo und Shakira und andere Götzendiener. Leider sind das unsere, und meine liebe Geschwister, und ich reise sehr viel in arabischen Ländern umher, und meine liebe Geschwister, glaubt mir, es gibt sehr, sehr viele Muslime, die Messi und Ronaldo anbeten. Wallahi. Und vergöttern. Und viele von ihnen haben Kufr-Sachen ausgesprochen. Und wallahi, er wird vergöttert. Und diese Fußballspieler und Sänger, viele von ihnen, werden vergöttert. In islamischen Ländern mehr als überall in der. Nicht schlagen sich. Wallahi, ich habe jetzt vor. Eine Woche war ich in einer Stadt in Nordafrika. Wallahi, sie haben sich geprügelt in einem Café. Barcelona gegen Real Madrid, Klassiko, und sie haben sich geschlagen. Sie schlagen sich, Wallahi, sie würden sich sogar töten. Wegen einem Fußballspiel. Und das sind ihre Idole und das sind unsere. Wallahi, Allah wird uns niemals, niemals aus dieser Lage herausholen, wenn wir unsere Lage nicht ändern, liebe Geschwister. Wenn wir unsere Einstellung nicht ändern. Und sie kämpfen nicht gegen irgendjemanden. Diese Kreuzfahrer, von wo kamen sie? Hier aus Europa, liebe Geschwister. Die stärksten Mächte, die Franzosen und die Engländer und diese hier. Die stärksten, die stärksten Mächte haben gegen sie gekämpft. Aber wenn die Aqida stimmt, wenn der Männer stimmt, wenn die ganze Tat mit Ikhlas ist, dann Allah Azza wa Jal. Der Nass, die Hilfe und der Sieg obliegt Allah Azza wa Jal. Und in ihren Augen, liebe Geschwister, hatten die Kuffar keinen Wert. In den Augen von Salah ad-Din al-Ayyubi, rahimahullah, und den Muslimen damals, wallahi, die Kuffar hatten überhaupt keinen Wert in ihren Augen. Leider nicht so wie in unserer Zeit. In unserer Zeit, wenn du in arabischen Ländern bist, dann siehst du einen blonden Mann. Oh, guck mal da. Ein Deutscher oder ein Franzose. Es wird etwas Besonderes. Wenn ein Deutscher dahin kommt, er wird geehrt. Ein Muslim aus dem Nachbarland wird erniedrigt, weil er nicht eine andere Nationalität hat. Wallahu musta'an. Und Abu al-Fida, rahimahullah, schreibt in seinen Büchern, dass die Muslime, nachdem sie kämpften gegen die Kolonialmacht, gegen die Kreuzführer, dass sie voller Ehre waren, dass die Muslime voller Ehre gelebt haben in dieser Zeit des Kampfes, sodass ein Muslim, ein mittelloser, barfüßiger Muslim, ein Analphabet, 7 gefangene Christen mit sich zieht. 7 gefangene Christen zieht er mit sich und er geht zu einem, der Sandalen verkauft und er sagt ihm, gib mir eine Sandale, ein paar Sandalen, hier hast du einen Käfer. Der hat mit einem Käfer die Sandalen bezahlt. So wenig Wert hatten die Kuffar bei denen. Nicht wie in unserer Zeit, in dem wir leider den Westen und das, was der Westen hat, vergöttern. Und das heißt natürlich nicht, dass ich gegen Wissen bin, gegen Produktion von. Weil das ist auch Islam. Aber leider haben wir leider eine verkehrte Welt, in der wir leben. Wallahu musta'an. Und Salah ad-Din al-Ayyubi, rahimahullah, hatte den Wunsch, Europa zu erobern, sodass kein anderer Mensch angebetet wird auf dieser Erde. Kein anderer Mensch, kein anderer Prophet und keine andere Schöpfung, sondern nur der Schöpfer aller Geschöpfe. nur der einzige Allmächtige. Das waren seine hohen Ziele, liebe Geschwister. Aber Allah Azza wa Jalla hat für ihn etwas anderes vorgeschrieben und der Todesengel, yani, nahm seine Seele. Aber er vereinte die Umma, liebe Geschwister. Er hat dafür yani, jahrelang gebraucht. Und er vereinte die Umma. Und er brauchte die Umma dazu aufzustehen, um yani, gegen die Ungerechten aufzustehen und zum Ungerechten aufzustehen und ihm zu sagen, das ist Ungerechtigkeit. Denn eine Umma, liebe Geschwister, eine Gemeinschaft, die Ungerechtigkeiten sieht und daraufhin still ist und nicht darüber redet, nee, diese Umma kannst du vergessen. Diese Umma ist komplett nutzlos, liebe Geschwister. Als Salah ad-Din al-Ayyubi rahimullah verstarb, wisst ihr, liebe Geschwister, was seine Erben waren? Er hat 19 Jahre lang eine Stadt nach der anderen erobert, eine Festung nach der anderen erobert und besiegt. Und so viele Reichtümer und Beute hat er gehabt von diesen ganzen Schlachten. Und als er verstarb, liebe Geschwister, fand man in seiner Schatztruhe, in seinen Schatzkammern, ein Dinar. Ein Dinar und 48 oder 46 Dirham. Allahu Akbar. Warum? Weil es ein gerechter Herrscher war. Ein Herrscher, dessen Herz gefüllt war mit Ehrfurcht vor Allah Azza wa Jalla. Er hat so viel Beute genommen. Und normalerweise müsste er so reich sein. Aber was hat er gemacht? Er gab sein ganzes Vermögen fi sabilillah aus. Die Autoren der Geschichte, oder die Schriftsteller, Mu'arrikhun, was sagen die über ihn? Sie sagen, er musste in keinem einzigen Jahr in seinem Leben Zakat bezahlen. Zwar in keinem einzigen Jahr war es für ihn Pflicht, Zakat zu geben. Warum? Jeder Cent, jeder Dirham und Dinar, der reinkam, sofort hat er ihm fi sabilillah ausgegeben. Sodass er niemals dazu verpflichtet wurde, Zakat zu geben. Weil er hatte nichts. Kaum kommt was reinkommt, geht es wieder aus. Und das erinnert uns an wen? An unseren edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er baute Moscheen, Schulen, islamische Schulen, Krankenhäuser. Und was hat er dann an die Türen geschrieben? Er hat den Namen von seinen Soldaten geschrieben. Und er wollte nicht, dass irgendwo sein Name erwähnt wird. Obwohl er das bezahlt hat mit seinem eigenen Besitz. Subhanallah. Und er war ein einfacher Mann. Und er liebte das Wissen und er liebte die Gelehrten. Und er nahm seine Kinder von Kairo, zog er nach Alexandria, damit seine Kinder und er yani nach Wissen streben. Und er bekam sogar eine Ijaza in den Hadith-Wissenschaften. Er hat ja nicht sozusagen, yani, ungefähr übersetzt vielleicht in unserer Zeit, yani ein Studium in Hadith-Wissenschaften yani, gehabt und, oder ein Studium dort yani, vollzogen. Und er nahm auch von Sheikh al-Hafidh al-Salafi, al-Silafi, rahimahullah, ein großer Hadith-Gelehrter und der größte Hadith-Gelehrter mit dem größten oder mit dem yani, kürzesten yani, Kette zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er yani, lernte bei ihm. Und er war ja nicht zu der Zeit der größte Hadith-Wissenschaftler. Und er ist selber als Führer der Gläubigen zu ihm gegangen. Er hat ihn nicht zu sich bestellt, zum Palast oder zu seinem Haus, wie es ja nie heutzutage vielleicht gemacht, yani wenn es solche Leute überhaupt geben, solche Führer. Yani. Nein, er ist selber dahin gereist. Warum? Weil er wusste, dass es der Weg des Salaf war. Dass man, wenn man nach Wissen streben will, man geht zum Wissen und nicht das Wissen kommt zu dir. Oder die Wissen kommen zu dir. Er erkrankte, liebe Geschwister. Und er hat eine starke Erkrankung gehabt, auch in den letzten Schlachten, die er führte. Und die Mediziner rieten ihn zur Ruhe und zur Bettruhe. Und was sagt er ihnen? Er sagte, ich finde meine Ruhe im Dschihad fi sabilillah. Er war, wie gesagt, ein einfacher, ein bescheidener Mann. In seinen Sitzungen fehlten keine Koranrezitatoren oder Gelehrte. Yani, wenn er irgendwo saß, dann mussten Koranrezitatoren dabei sein oder Gelehrte dabei sitzen, die yani, über Allah und seinen Gesandten etwas berichten. Sogar während der Schlacht versuchte er das immer um ihn herum oder in seinem Zelt oder so, dass immer Leute des Wissens um ihn herum versammelt sind. Wie Ibn Shaddad rahimahullah überlieferte. Und er überlieferte auch, dass er fastend kämpfte, in vielen Schlachten fastend kämpfte und krank noch dazu im Jihad fi sabilillah, rausging er nicht zur Schlacht, obwohl er krank war und noch dazu hat er gefastet. Warum, liebe Geschwister? Er wusste, er kannte den Weg, liebe Geschwister, ins Paradies. Er wusste, dass die Ibadah und die Anstrengung und die Aufopferung für La ilaha illallah der Weg ist zur Zufriedenheit Allahs. Das war das, was er, das war sein Wunsch. Deswegen hat er sich dafür aufgeopfert, liebe Geschwister. Seine Liebe zum Jihad fi sabilillah brauchen wir keinem darüber zu berichten. Sein Leben beweist uns diese Sache. Er war ein sehr milder, ein gutherziger, ein hilfsbereiter Mensch mit einer sehr schönen Wesensart. Sehr, sehr schöne Charaktereigenschaften hatte er, wie die Geschichtsbücher. Sogar subhanallah, wenn ihr vielleicht ein bisschen googelt oder in Wikipedia über Salahuddin oder Saladin, wie sie schreiben, liest, Wallah, ihr werdet sehen, dass die sogar über ihn sehr, sehr viele schöne Sachen schreiben. Obwohl er sie ihnen sehr, sehr schwarze Tage geschenkt hat. Ja, sogar trotzdem schreiben sie vieles Gutes über ihn, von seinen Charaktereigenschaften, wie mild er war, wie gutherzig er war, subhanallah. Obwohl er auf dem Schlacht war ein richtiger, großer Löwe. Und er war ein Mensch, der sehr, sehr großzügig war, ein Mensch mit sehr großer Schamhaftigkeit und sogar war er großzügig, wenn er Gäste bekam und sogar wenn sie Ungläubige waren. Er trug die Sorgen der Umma und der Bedürftigen und der Kranken. Und es wird berichtet, dass in seinen Sitzungen, immer nur Gutes gesprochen wurde. Er erlaubte es nicht, dass irgendeiner in seinen Sitzungen, in seiner Anwesenheit irgendetwas Schlechtes über irgendeinen Muslim auf dieser Erde sprach. Hat es verboten. Allahu Akbar, was für ein Führer, subhanallah. Man hat von ihm in seinem Leben nicht, oder in seiner Zeit, in seiner Blütezeit, man hat von ihm nie eine Beleidigung oder schlechte Wörter gehört. Er war lieb und mild und gutherzig, gütig zu den Weisen und zu den alten Menschen. Ein gottesfürchtiger, reiner, wissender, praktizierender Gläubiger, ein mutiger Löwe, geduldig, ehrenhaft. Und er starb, liebe Geschwister, mit dem Schwert in seiner Hand. Er starb, liebe Geschwister, als Bedürftiger, obwohl er einer der Reichsten war, subhanallah, oder der Reichsten sein konnte. Einer der reichsten Männer, aber er starb als bedürftiger Mensch. Bedürftig für die Dunya und als einer der Reichsten für die Akhirat, bi'idhnillah. Obwohl er auch Staatsoberhaupt. Keiner ist über ihm, keiner ist, der ihm sagt, nimm das Geld oder das nicht oder dies nicht. Er war der Führer, der Herrscher der Gläubigen. Und als er starb, liebe Geschwister, fanden sie in seinem Haus eine Kiste, eine Truhe. Und manche dachten, da wäre jetzt Gold und Schätze und Geld drinnen. Und als sie diese aufgemacht haben, fanden sie darin ganz viel Sand. Sand, Erde, subhanallah. Und darin eine Botschaft von ihm. Und er sagte zu ihnen, wenn ich sterbe, dann legt diese Erde oder diesen Sand in meinem Grab, unter meinem Kopf. Diesen Sand habe ich oder diese Erde habe ich gesammelt von jedem Schlachtfeld. Egal wo der war, hat er Sand mitgenommen. Von diesen Eroberungen, vom Jihad fi sabilillah, für seine Aufopferung für Allah und seinen Gesandten. Und das war das, was er mitnehmen wollte in sein Grab. Hat, wie gesagt, diesen Mann gesandt, um die Umma aufzurütteln, wach zu rütteln, zurückzuholen zu Allah und seinem Gesandten, zum Buche Allahs und zur Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zur Ehre, die ihr gebührt und keiner außer ihr. Und liebe Geschwister, wisst, dass der Islam und die Muslime und diese Umma, egal in welchem Tiefschlaf sie sich befindet, egal in welcher Schwäche, egal in welcher Krankheit sie sich befindet, diese Umma wird niemals sterben. Und diese Umma wird erkranken, aber nicht sterben. Diese Umma wird schwach werden, aber niemals ausgerottet werden von dieser Erde. Denn Allah Azza wa Jalla schickt, wie in dem Hadith, den wir überliefert haben, bei Sahih Muslim überliefert, dass Allah Azza wa Jalla für diese Umma alle 100 Jahre Männer sendet, sodass sie diese Umma wieder zum Siege führen. Und nun, wir sehen das in unserer Zeit. Die Umma war wieder, vor einigen Jahrzehnten, war sie wieder in einem wirklichen Tiefschlaf. Die islamische Umma war in vielen Ländern, war es eine Rarität, eine bedeckte Frau zu sehen, wie in Ägypten oder in Tunesien oder in anderen Ländern. Kolonialismus und viele verschiedene Ereignisse hatten wir in unseren Ländern, der Erniedrigung und der Besatzungen und der Schwäche. Aber Allah Azza wa Jal hat wieder Männer geschickt, Männer wie Al-Khattab rahimahullah oder Abu Abdullah rahimahullah, Sheikh Abu Abdullah rahimahullah oder viele andere Männer hervorgeschickt oder hervorgebracht, wie auch Sheikh Ibn Baz oder Ibn Uthaymin rahimahullah, die diese Menschen oder wie vor ungefähr knapp 200 Jahren Muhammad ibn Abdul Wahab, rahimahullah, die Menschen wieder auferwecken, die Menschen wieder aufrütteln von dem Tiefschlaf, in dem sie stecken, die Menschen aufklären, damit die Menschen wissen, was der Schirk ist und was der Tauhid ist, damit die Menschen vom Schirk zum Tauhid kommen, von der Bid'a zur Sunna, von der Niederlage zum Sieg geführt werden. So schickt Allah Azza wa Jalla immer wieder Männer. Und Alhamdulillah, wir sehen auch, Alhamdulillah, dass in dieser Umma es wieder und wieder Khair gibt. Und dass die Menschen wieder aufstehen, leise zu sein und unterdrückt zu werden und besetzt zu werden von den Kuffar und von den Marionetten der Kuffar in unseren Ländern. Man sieht, dass die Shabab zurückkommen zu Allah und seinem Gesandten. Man sieht, dass die Menschen den Islam annehmen. Man sieht, dass viele Menschen zurückkommen zum Hijab, viele Frauen zum Hijab oder zur Bedeckung zurückkommen und zur Schamhaftigkeit. Dass viele Menschen den Koran lernen, dass viele Menschen sich nach der Scharia sehnen. Und liebe Geschwister, das ist der richtige Weg dahin. Und darauf müssen wir, liebe Geschwister, auch unseren Beitrag leisten. Und die Wichtigkeit der Moscheen muss unbedingt erwähnt werden, denn die Moscheen waren die Vorzeit von Salah ad-Din al-Ayyubi. Als die Seldschuken, die Seldschuker, diese Moscheen gegründet haben und die islamischen Schulen und Zentren gründeten, haben sie darin, in diesen Moscheen und islamischen Schulen, die Kinder erzogen. Eine Generation erzogen, die daraufhin dafür stand, für La ilaha illallah aufgestanden ist. Sie haben diese Schulen finanziert und sich dafür eine große Mühe gegeben, dass es Gelehrte gibt, dass Leute den Islam, den richtigen Islam, die richtige Aqida gelehrt bekommen, um daraufhin für diesen Islam zu kämpfen und gegen die Besatzer und gegen die Kolonialisten sich aufzuopfern. Und sie kämpften daraufhin, von den Moscheen aus, wurden dann diese Bid'a und diese Schirkiyat und diese Probleme gelöst. Und daraufhin wurden auch von den Moscheen damals die Soldaten hinausgeschickt, um für den Islam und für die Befreiung der heiligen Städte zu kämpfen. Deswegen, liebe Geschwister, spielt die Moschee in der islamischen Umma eine große Rolle. Eine große Rolle. Und wenn wir, Alhamdulillah, in einer Zeit leben, in der wir noch ein bisschen von diesen Moscheen profitieren können um unsere Kinder zu erziehen, um Aqida beizubringen, so müssen wir diese Zeit unbedingt ausnutzen. Denn wer weiß, was morgen ist. Die Muslime haben damals die heiligen Städte befreit, nach 91 Jahren. Knapp 100 Jahre nach der Besatzung und Erniedrigung und Tötung von zigtausenden, hunderttausenden von Muslimen. Frauen und Kinder, liebe Geschwister. Und warum hat man heute keine Hoffnung? Warum sind wir hoffnungslos, dass wir ihn uns heute befreien? Warum sind wir hoffnungslos? 60 Jahre oder 65 Jahre ist Al-Quds unter der Besatzung der Juden. Und wallahi, was sind 4 oder 5 Millionen Juden inmitten von 1,5 Milliarden Muslime? Mitten im Herz der islamischen Umma. Ein paar verfluchte Juden und 1500 Millionen Muslime um sie herum. Wallahi, wenn die Muslime alle zusammen einmal spucken, sie ertrinken. Warum sind wir hoffnungslos? Was haben sie? Haben sie einen Schutzherrn, der sie zum Siege führt, obwohl sie Allah beigesellen? Die Zionisten, Sahaina, die bauten diesen Staat von Israel, der Besatzung, inmitten dem Herzen der islamischen Umma. Und sie gaben diesen Schurkenstaat, diesen verlogenen Staat, Staat der Unterdrückung und der Morde, gaben sie den Namen Israel, la'anahumullah, fi dunya wal akhirah, und dann verbreiteten sie ihr Fassad von dort, von dem Zentrum des Fassads, Zentrum des Unheils. Ja, dieser zionistische Staat, Zentrum des Übels, verbreitet in der islamischen Umma mit ihrem größten Minister und mit ihren größten Hunden aus den USA, aus den Vereinigten Staaten von Verbrechern und Mördern, verbreiten sie in der islamischen Umma yani diesen Fassad, um die Muslime in diesem Schlaf zu halten. Yani, als sie im Irak einmarschiert sind 2003, Subhanallah, die allerersten Bemühungen waren was? Das, was yani Saddam rahimahullah yani verboten hatte, direkt als allererstes Satellitenanlagen und Satelliten wurden verkauft. Musik und yani Fernsehkanäle mit Musik und mit pornografischen, yani mit Pornos und so, das muss alles verteilt werden unter den Muslimen. Das war das allererste, eine der ersten Sachen, und ich habe das direkt 2003 gelesen, in Nachrichten. Das und das und das wieder erlaubt. Und die Amerikaner haben das und das eingeführt. Ja, damit man die Muslime krank macht und in einen Schlaf versetzt, in eine Rifla versetzt, sodass sie sich mit anderen Sachen beschäftigen, sodass ihr Iman, yani, gedämpft oder gar vernichtet wird. Mit yani, Musik und Videoclips und YouTube und Facebook und yani, Champions League und dieses und jenes, yani, alles Mögliche, was den Muslim davon abhält. Und das yani, subhanallah, das hört nicht auf. Gestern fängt Internet, Handy an, an das und dann dies und dann Facebook und dann YouTube und dann siehst du die Leute, die sind den ganzen Tag, ganze Nacht süchtig geworden. Spiele, Playstation und diese und ich weiß gar nicht, wie diese ganzen Spiele heißen. Alhamdulillah, ich bin von dieser Plage, ja, die Anna hat mich davor bewahrt. Vor dieser Plage mit Playstation und ich weiß gar nicht, wie die Sachen, neuesten Sachen heißen. Ja, und Weltmeisterschaft, Europameisterschaft und dann noch mehr Mannschaften, noch mehr Spiele, damit man immer yani, beschäftigt ist mit anderen Dingen. Damit die muslimische Umma weiterhin in ihrem Schlaf, in ihrem Tiefschlaf oder in ihrer Krankheit yani, bleibt. Und damit man natürlich ganz besonders vergisst, dass man ja in seinem Hals gewürgt wird durch diesen Staat, der unser Land und unsere Brüder dort massakriert und erniedrigt und die heiligen Städte und die heilige Moschee Beit al-Maqdis kurz yani, besetzt. Die Unwissenden, liebe Geschwister, die Unwissenden und die nationalistischen Hoffnungslosen, die mit der Dunya, mit deren Herzen mit Dunya gefüllt sind, und die Sündhaften, die befleckten Menschen haben keine Kraft, Waffen zu tragen. Leute, die süchtig sind nach Fernseher und Facebook und YouTube und Champions League und diese Sachen vorziehen vor dem Gebet und vor der Jumu'ah, vor den die Pflichten, die sie Allah gegenüber haben, solche Menschen haben es nicht verdient und solche Menschen haben auch keine Kraft, eine Waffe in der Hand zu halten. Eine Gemeinschaft ohne klaren Prinzipien, ohne klaren Ziele, ohne Aqida, kämpft nicht. Kämpft niemals für oder mit dem Koran. Wenn sie kämpft, dann kämpft sie gegen den Koran. Eine Gemeinschaft, die loyal ist zu den Feinden Allahs und nicht Freund und Feind unterscheiden kann, verdient es nicht, den Sieg von Allah zu bekommen und die Unterstützung von Allah zu erhalten. Eine solche Umma, solche Menschen haben es nicht verdient. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wenn ihr Allah hilft, unterstützt, indem ihr seinen Geboten und Verboten oder seinen Geboten folgt und die Verbote unterlässt, wenn ihr Allah unterstützt, indem ihr den wahren Weg Allahs geht, dann wird euch Allah helfen und euch standhaft machen. Allah wird die Lage einer Umma nicht ändern, ehe sie ihre eigene Situation, ihre eigene Lage ändert, wie Allah selbst sagt. Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma للحياة انت سل عليك.